Zeitschrift heißt Wird Kiew Schwäbisch? Über zweierlei Verschwörungstheorien. Von den Verschwörungstheorien gibt es zwei Sorten. Die eine entdeckt hinter jedem Krieg, jeder Krise und Katastrophe die lenkende Hand der amerikanisch-zionistischen Weltverschwörung. Die andere zieht aus der Erfahrung, dass sich gestern die offiziellen und offiziösen Begründungen für Kriege und Krisen in 9 von 10 Fällen als Lügen erwiesen haben, die Lehre, es werde heute nicht anders sein. Wer am Glauben im jeweils jüngsten Fall sei das anders interessiert ist, pflegt die zweite Sorte der ersten, wie wir Taxifahrer sagen, zu implementieren. Als sei behauptet worden, der Hufeisenplan stamme vom Mossad. Oft dauerte es Jahrzehnte, die offizielle Wahrheit der Lüge zu überführen. Auch dann konnten noch Jahre vergehen, bis ein Medium bereit war, die Entdeckung zu verbreiten. Hier hat das Internet, ursprünglich im Auftrag des Verteidigungsministeriums der USA entwickelt, für treppenwitzige Abhilfe gesorgt, indem es die Zensur, die in rückständigen Ländern vom Staat über die Medien, in den entwickelten von den Medien über die Leser, Zuhörer und Zuschauer verhängt ist, so unterläuft, dass die ARD, wenn sie eine seit Stunden im Netz gezeigte blutige Schlägerei im ukrainischen Parlament in ihrer Tagesschau verschweigt, sich bloß noch lächerlich macht. Dem staatlich geförderten Irrglauben, was für den Sender Gleiwitz, für den Golf von Tonkin, für das Hufeisen von Scharping und Saddam Husseins atomare Aufrüstung gelte, dass nämlich die amtlichen Gründe, wie die Anlässe, Kriege zu führen, erlogen und oder konstruiert waren, gelte natürlich nicht für die aktuellen Kriege und Krisen, macht es jene Technik schwer, die heute auch dem Gegner und vielen Privaten zur Verfügung steht, das Abhören aller Telekommunikation. Ein abgehörtes Telefongespräch, in dem sie sagte, sie wolle die verdammten Russen umbringen und diesem Bastard Putin in die Stirn schießen, machte Julia Timoschenko noch vor Wochen Leidensengel und Idol von Merkel, Westerwelle und der deutschen Medien von einem Tag auf den anderen hin. Die heilige Julia fand die ostpolitische Fanfare der Grünen, Marie-Louise Beck, die jahrelang für sie gebarmt hatte, sei von Sinnen. In einem Telefonat mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton berichtete der lettische Außenminister nach einem Besuch in Kiew, dass die Toten vom Maidan wahrscheinlich nicht Opfer von Janukowitsch geworden seien. Ein Journalist des WDR, der das als Erlaubnis missverstand, dem Wahrheitsgehalt der offiziellen Version nachzugehen, konnte recht schnell ermitteln, dass das Hotel, von dessen Dach die Schüsse kamen, fest unter Kontrolle der Opposition gestanden hatte. Ob die den Mord an den eigenen Leuten organisiert hatte oder ob es die Berufskiller von Academy waren, dieses von einem ehemaligen Angehörigen der US Navy Seals gegründeten privaten Militärunternehmens, das unter dem Namen Blackwater Worldwide im Irak Zivilisten misshandelt und ermordet hatte und nun in der Ukraine unterwegs ist, kommt erst noch raus. Anders als im Fall Timoschenko jedoch geht die Wahrheit über die Toten vom Maidan, insbesondere denen, die mit der Lüge ihre Politik befördert hatten, also Steinmeier, Obama, Hollande, Cameron, am Hintern vorbei, den Medien sowieso. Brezhnev schickt keine Gegendarstellung, hieß es zu meiner Zeit beim Spiegel, wenn das Ressort, das wir Fremde Heere Ost nannten, wieder eins seiner Märchen ins Blatt gesetzt hatte. Janukowitsch schickt auch keine. Ich denke, wir sind im Spiel. Das Klitschko-Stück ist offenkundig das komplizierte Elektron hier. Denn gerade jetzt krisele seine Ehe, erzählt der US-Botschafter Geoffrey Pyatt seiner Staatssekretärin Victoria Nuland am Telefon. Sie denke, antwortet Nuland, dass der Eintritt von Klitsch in die Regierung keine gute Idee sei. Lasst ihn draußen und lasst ihn seine politischen Hausaufgaben machen. Robert Serry, erzählt Nuland, früherer Botschafter der Niederlande in der Ukraine, solle nun für die UN dort tätig werden. Das wäre großartig. Ich denke, das würde helfen, dieses Ding zu leimen. Und wenn die UN helfen würden, das zu leimen und, wissen Sie, Scheiß auf die EU. Doch während der Kritiker noch im Schweiße seines Angesichts Indizien sammelt für den Beweis, dass der Westen anders im Sinn hat als Einigkeit und Recht und Freiheit für das ukrainische Vaterland und Demokratie, seit die bei der Abstimmung auf der Krim so furchtbar versagt hat, schon gar nicht, öffnet im Deutschen Bundestag der alkoholkranke Abgeordnete Andreas Schockenhoff, CDU/CSU, erster Redner der Union in der Debatte über den Haushalt des Auswärtigen Amts, das Plaudertäschchen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt befinden wir uns mit Russland in einem geostrategischen und systemischen Wettbewerb um die Ukraine. Ob nun der Wein die Zunge gelöst oder Schockenhoff sich in dem Hohen Haus etwas zu sehr zu Hause gefühlt hat, für eine Theorie der Verschwörung ließ die Proklamation der Praxis nichts übrig. Moskau muss nur Badisch wäre, war vor 100 Jahren auf die Waggons an die Ostfront gemalt. Der Abgeordnete von Ravensburg überschreibt es mit Kiew muss nur Schwäbisch wäre. So gewiss Saddam Hussein weder Atombomben noch die Al-Qaida im Land hatte, so gewiss hat Janukowitsch auf dem Maidan nicht schießen lassen und Bashar al-Assad kein Giftgas eingesetzt. Das ist gewiss, seit der Präsident des BND, Gerhard Schindler, sagte, ein eindeutiger Beweis fehle zwar, aber nach einer eingehenden Plausibilitätsanalyse gehe sein Dienst davon aus, dass das Regime Täter sei. Janukowitsch und Saddam mögen Verbrecher sein. Vollidioten sind sie nicht. Wer alles, was nicht zur Mossad-Variante der Verschwörungstheorien gehört, für wahr hält, hat in jedem Fall eine höhere Trefferquote als der Zeitgenosse, der einem Bundesminister glaubt, oder heute und der Tagesschau. Die an diesem Samstag, dem 12. April, die Lage in der östlichen Ukraine mit der in Anführungszeichen Nachricht würzt, jetzt schlägt der prorussische Mob zurück. Zu erfahren, was die Regierungen der NATO wussten, dass es nicht Gaddafi war, der das Flugzeug über Lockerbie hatte abschießen lassen, musste man noch 20 Jahre warten. Heute guckt man einmal am Tag auf YouTube nach. Zu peinlich für einen Menschen, der sich das auch hätte denken können oder in der Zeitung lesen. Denn irgendwo findet, wer gelernt hat, Zeitung zu lesen, immer alles, und sei es in Form eines windigen Dementis oder eines hetzenden Leitartikels. Ich zum Beispiel musste nur die Leitartikel des Herausgebers der FAZ, Johann Georg Reismüller, lesen, um alles über die deutschen Pläne zur Zerschlagung Jugoslawiens zu erfahren. Wer die Taz las, blieb natürlich dumm.